Hola, hola, ¿qué tal? Wie geht es euch? Willkommen! Bis jetzt gerade war Eike Stolzenburg hier mit seiner Sendung No Pop, Magazin für Grenzmusik. Hier ist jetzt Mercedes Herrada mit Mixtape Nummer 61 wieder mal mit circa 2 Stunden vollgepackt mit Neuerscheinungen und ein paar Klassikern aus den Bereichen Punk, Rock und Metal über OS Radio 104,8 und www.osradio.de jeden vierten Samstag von 20 bis 22 Uhr und danach auf der Homepage der Sendung Mixtape Radio. Dort online. Wir starten ganz schnell mit einer Band aus Vallecas, Madrid, den großartigen Escape, hatte ich schon lange nicht gespielt. Wir reisen mit ihnen zurück ins Jahr 1996 und tanzen dann El Vals del Obrero, auf Deutsch der Walzer des Arbeiters, eine Hymne der Arbeiterklasse und Protest gegen soziale Ungerechtigkeit und Ausbeutung. Tanzen wir dann mit Escape. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución, viva la revolución. Estás a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz el empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. ¡Activo! ¡Resistencia! Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. Les importa 4 huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo pin-up. Un juego bien pensado en el que nos tienen callados y te joden si no quieres. sientas perdido. Las sombras te persiguen, caigas al vacío. Recuerda que siempre estaremos aquí para ti. Un refugio, una familia, el calor del viejo hogar. En cada rincón hay vida, hay dignidad. Una historia en cada grito, una vez más. ¡Cántalo! ¡Y una lección a fuego en el corazón! ¡Nunca abandones fuerza y decisión! ¡Ruge la voz que retumba en tu interior! ¡Siempre adelante! ¡No existe otra opción! ¡No existe otra opción! Abandones, das Neue von den Punkrocker Maldito Matas zusammen mit Chaos Urbano. Die Jungs aus La Mancha sind wieder stark zurück und zeigen klar, dass sie mit diesem Vorgeschmack auf ihr nächstes Album Himnos desde el Infierno, Hymnen aus der Hölle, richtig Gas geben. Zur Feier der 50. Ist das richtig? Ne, 50. Jubiläums von Motorhead erscheint bald das Album Killed by Death, a Punk Tribute zu Motorhead, das am 31. Oktober rauskommt. Mit Bands wie Rancid, Pennywise, Lagwagon, The Bronx und natürlich der Version, die wir gleich hören werden, The Damned mit Lemmy. Nicht. Lemmy hatte 1976 sogar kurz bei The Damned Bass gespielt. Das war direkt bevor er Motorhead gegründet hat. Und das hören wir jetzt an. Can't afford his distant loss. and a mystery man. I'll be your doll like a baby doll. It can be fun, not anyway. It can be found no way at all. A distant man can't sympathize. He can't afford his distant laws. To the poor man that today I get a feeling that I hear this call. Thank you. gerade Witch Rider gehört, eine Stoner Rockband aus Österreich, die seit 2012 unterwegs ist. Nach einer Zeit der Stille sind sie dieses Jahr mit dem EP Metamorph zurückgekommen. 6 Songs, hoch und direkt, mit einem Sound, der an die frühen Queens of the Stone Age oder Foo Fighters erinnert. Und vielleicht kommt euch der Name bekannt vor. Ihr Song Bad Boy war in der letzten Staffel von Shameless zu hören. Jetzt kommen zwei richtig starke Songs. Zuerst Soundgarden. Die Band hat ein neues posthumes Album angekündigt mit den letzten Gesangaufnahmen von Chris Cornell vor seinem Tod im Jahr 2017. Ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es aber noch nicht. Wir hören jetzt dann Hands All Over vom Album Louder Than Love aus dem Jahr 1989. Danach geht's nach Lleida in Katalonien. Dort kommt die Hard Rock und Metal Band Saug her. Am 16. Oktober bringen sie ihr neues Album Katarsi raus mit 8 Songs und tollem Gastauftritten. Als Vorgeschmack hören wir dann das neue Stück, neue Single Bestia. Aber erstmal Soundgarden. Das ist Mixtape, deine Sendung für Punk, Rock und Metal. Neuerscheinungen, starke Klassiker und Highlights aus Spanien und der ganzen Welt. Jeden vierten Samstag von 20 bis 22 Uhr mit Mercedes Herrada auf OS Radio 104,8 und www.osradio.de. Alle Infos, Playlists und ältere Folgen gibt's auf mixtaperadio.online. Finnland, Blood Ride mit King of Pain von neuem Album Defining. Weiter geht's mit Surrender the Crown, die gerade mit Rage auf Tour sind. Von ihrem Album Travails hören wir We Need You Here und gleich danach Ronnie Romero mit Eternally. Sein neues Album Backbone erscheint am 24. Oktober. Alles das, bevor wir einen weiteren Klassiker hören. We'll be right back. should be changing, or how to deal with the scars on your skin. All I can do now is to let you know we see you and commend you for how brave you have been. We need you here, we see your fear, and we're standing together beside. You may Was für ein Klassiker. Victim of Changes live von Judas Priest. Die erste Stunde ist gleich vorbei. Und jetzt übernehmen die Nachrichten der OS Radio Redaktion. Danach geht es direkt weiter mit der zweiten Mixtape-Stunde bis 22 Uhr. Jetzt hören wir die Spanier Adventus mit Nur Muerte en Espiral. Das ist ganz neu. Saludos de Mercedes Arada und bis gleich in der zweiten Stunde von Mixtape. Mi pecho, más allá de lo que imaginé, se fue el derecho a respirar y desaparecer. Tendí a quererme un poco más de lo que solía hacer. Aprendí a quererme un poco más. We'll be right back. tal? Hier ist Mercedes Herrada. Wir starten in der zweiten Stunde von Mixday bis 22 Uhr mit dem sympathischen Fatiga, der melodischen Punkrock-Band aus Valencia. Sie haben gerade ihren neuen Song Profetas veröffentlicht, der jetzt auf allen digitalen Plattformen verfügbar ist. Lejos, quiero mandarlos lejos, ya no me queda priva para aguantar a idiotas que me quitan vida. Los ojos de todos. es el basurero de un proyecto socioeconómico determinado, al cual arrojan a todas aquellas personas que molestan dentro de la sociedad. Soy la voz de un exterminio, lento pero decidido, para el que nunca es bastante, mayor de los sacrificios. Soy la voz de un Habeas Corpus sind eine dieser legendären Bands des politischen Hardcore-Metal auf Spanisch, gegründet im Jahr 1993, hier mit Sois Ejemplo von 2011. Jetzt geht's weiter mit zwei Songs. Jack Spadina, die kanadische Band, die wir schon bei Mixtape vorgestellt haben, der Titel, den wir hören werden, heißt Dean from Hell. Und wie Johnny von Chuck Spadina in seiner Mail mir erzählt hat, das Lied handelt von einem Typen, der ihm keine Dean from Hell, die ikonische Gitarre von Dimebag Darrell, gegen eine Telecaster, eine Gitarre Telecaster tauschen wollte. Direkt danach, ebenfalls aus Kanada, Chase the Bear, auch aus Vancouver, sechs Musiker, volle Energie, neue Single, Demons, vierte Vorgeschmack auf ihr kommendes Album. Wanna play D from Hell? It's damn lightning. Let's get real drunk and pick some fights.

und dem dritten Single Tyrants Serenade. Als nächstes hören wir Imperial Domain, die schwedischen Melodic Death Metal Veteranen mit History Repeating, einen Vorgeschmack auf ihr neues Album Portentum, das am 14. November erscheint. We'll be right back. ich genieße es richtig, wenn ihr mehr spanische Bands kennenlernen könnt. Race, die Thrash-Metal-Band aus A Coruña in Galicien. Am 31. August haben sie ihr neues EP So Mad veröffentlicht. So heißt auch den ersten Single, die wir gehört haben. Weiter geht's mit Eternal Descent von Defecto, der Metal-Band aus Kopenhagen. Spiral down abyss. Shattered dreams, clenched fists, eternal darkness arise. Hatred sears the sky. Ich wollte sagen, dass ich das Lied schon ewig nicht gehört hatte, aber das stimmt nicht. Wir haben es in der spanischen wöchentlichen Ausgabe von Mixtape diese Woche gehört. Aber davor hatte ich es ewig nicht mehr gehört. Schön, Tattooed Millionaire zusammen mit euch zu genießen vom ersten Soloalbum von Bruce Dickinson aus dem Jahr 1990. Jetzt kommen die Madrilenen Wildheart mit ihrem neuen Single Ready for the Night. Ihr Debutalbum Love and Lies ist bereits über Maldito Records draußen. Let them talk, let them scream. Sabaton zusammen mit Nothing More mit ihrem Song Crossing the Rubicon. Und jetzt geht's nach Belgien. Behind Bars Metal Hardcore Band mit ihrem neuen EP As I Wait for Death. Wir hören sie jetzt mit P-A-I-N Pain. Bomb a slave. bombers fly. The girls trapped in the grave. The convenience made me stay. Suffer to die another day. Do it. Ganz neu, die EP ist schon raus. Hier haben wir die belgische Band Walls gehört mit We All Suffer. Die EP heißt And They Were of Destruction. Willkommen langsam zum Ende von Mixtape Nummer 61 von Herzen. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich lade euch ein, mal auf die Webseite der Sendung zu schauen, mixtaperadio.online. Dort findet ihr alle Infos zu heutigen und früheren Ausgaben, News und natürlich die Links zum Nachhören, auch von der spanischen Ausgabe, die wöchentlich in Spanien läuft. Ein kleiner Hinweis an alle Bands, die Mixtape hören, meldet euch. Hier wird viel gespielt, das direkt von der Bands kommt, nicht nur von Plattenfirmen und Agenturen oder meine eigene Klassiker oder diese große Bands, Veröffentlichungen und so weiter. Ich würde mich auch auf jeden Fall sehr freuen, Bands aus Osnabrück und Umgebung, sowohl hier bei Mixtape auf OS Radio als auch in der wöchentlichen spanischen Ausgabe vorstellen zu können. Zum Abschluss habe ich für euch einen der Heavy Metal Pioniere Spaniens, Obus, mit Autopista. Saludos von Mercedes Herrada, mach's gut und bis zum nächsten Mixtape. El fruto del progreso nació.